verbessern kann, dass der Traum größer wird. Ja, und deswegen alles Gute für deine Träume. Fußballer. Ja, so wie die Spieler heißen. Für falsch. Non so se è vero. Quindi vorrei chiedere o altro. Ja, natürlich, Groovy. Das ist ja doch im Europäern. Du hast recht, er wird nicht gehackt sein, weil er ist ein Auch das macht er nicht. Ich meine, mein Mäuse jagen. Ja, okay, so zum Baum macht er auch. Ja. Das war das Problem. Clementine, mach doch mal ein Familiengesicht. Wir nehmen gerade auf. Nerven ist natürlich eine andere. Und Vanessa, hier war es der Schleimbeutel. Komplett blind, kannst du Schleimbeutel. Und dann hat irgendwann hat Steffi sich einfach nach Hause geschickt von der Arbeit, weil sie gesagt hat, kann ich mal mehr Baguettes Thank you. Ich schneide dir heimlich alles mit. Und der hat ja... Du kaufst immer so geile Sachen. Diesen Rucksack gegeben. Nein, das war einfach nur zum Transportieren. Das war die Verpackung. Wie geil ist das denn? Das ist geil, ne? Das ist einfach ein Stoff, den er über hatte. Cool. Selbst, guck mal, wie simpel gemacht. Das nächste, was wir... Wie simpel gemacht? Ja, das nächste, was ich brauche, ist ein Plotter übrigens. Und? Ja, also mein Chat wollte schon mal in den Rollenbuch einsteigen, aber hat dann doch nicht gemacht. Pure Trash, ne? Pippi Langstrumpf, Pippi Longstocking. Da hinten steht irgendwie, das Ding sollte ursprünglich sollte es für Anja sein zum Geburtstag, aber es ist zu klein. Okay. I'm Pippi Longstocking. Da passt die rein. Sanna Pippi Longstocking, so I'm the strongest girl in town. Aber ich habe jetzt drei davon, aber das ist der erste, der aus so einem stabilen Stoff ist. Das ist cool. Das System ist auch völlig simpel, ja. Und die verballern einfach so die Stoffreste, die sie haben, und machen daraus Taschen oder Rucksäcke. Ja, ich mache daraus ja Schlüsselkrabatten und verschenke sie dann Leuten am 50.